Und Jahwe sandte den Propheten Nathan zu David, der trat bei ihm ein und redete ihn an, es waren zwei Männer in einer und derselben Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche besaß Schafe und Rinder in großer Menge, der Arme aber besaß gar nichts außer einem einzigen Lämmchen, das er sich gekauft und aufgezogen hatte, und das bei ihm und mit seinen Kindern zugleich groß wurde, von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, an seinem Busen schlief es und galt ihm wie eine Tochter. Nun kam einst Besuch zu dem reichen Manne, da konnte er es nicht über sich bringen, eines von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um es dem Gaste zuzubereiten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Lamm des armen Mannes und bereitete es dem Manne zu, der ihn besucht hatte. Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr Jahwe lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Kind des Todes und das Lamm muss er siebenfältig erstatten dafür, dass er eine solche Sünde begangen und kein Erbarmen geübt hat. Nathan erwiderte David, du bist der Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus Sauls Händen errettet und habe dir den Palast deines Herrn übergeben und die Frauen deines Herrn an deinen Busen gelegt und habe dir das Haus Israel und Juda übergeben. Und wäre das zu wenig, so wollte ich dir noch mehr geben auf diese oder jene Weise, warum hast du Jahwes Wort gering geachtet und getan, was ihm missfällt? Den Hethiter Uria hast du mit dem Schwert erschlagen und sein Weib hast du dir zum Weibe genommen, ihn selbst aber hast du durch das Schwert der Ammoniter ermordet. Nun denn, so soll für immer das Schwert nicht aus deinem Hause weichen zur Strafe dafür, dass du mich verachtet und das Weib des Hethiters Uria weggenommen hast, damit sie dein Weib werde. So spricht Jahwe, ich werde noch Unheil für dich aus deinem Haus erstehen lassen und werde dir deine Frauen vor deinen Augen wegnehmen und sie einem anderen überliefern, dass er im Angesicht dieser Sonne deinen Frauen beiwohnt. Denn wenngleich du es heimlich getan hast, werde ich doch diese Drohung angesichts von ganz Israel und angesichts der Sonne ausführen. David sprach zu Nathan, ich habe mich gegen Jahwe versündigt. Nathan erwiderte David, so hat dir auch Jahwe deine Sünde vergeben, du wirst nicht sterben. Weil du aber durch deine Handlungsweise Jahwe Verachtung bewiesen hast, so muss nun der Sohn, der dir geboren ward, sterben. Hierauf begab sich Nathan nach Hause. Jahwe aber schlug das Kind, das Urias Weib David geboren hatte, so dass es erkrankte. Da suchte David Gott um des Knabens Willen und David fastete eine Zeit lang, und als er heimgekommen war, legte er sich über Nacht auf den Boden. Da traten die Vornehmsten des Hofs an ihn heran, um ihn zu bewegen, dass er vom Boden aufstehe, aber er weigerte sich und genoss keine Speise mit ihnen. Da am siebenten Tage starb das Kind. Die Höflinge Davids scheuten sich jedoch, ihm zu melden, dass das Kind gestorben sei, weil sie dachten, hat er uns, solange das Kind noch am Leben war, kein Gehör gegeben, als wir ihm zuredeten, wie können wir ihm nun sagen, das Kind ist tot, dass er ein Unheil anrichte? David aber bemerkte, dass seine Höflinge miteinander flüsterten. Daran erkannte David, dass das Kind tot war. Da fragte David seine Höflinge, ist das Kind gestorben? Sie antworteten, ja. Da stand David vom Boden auf, wusch und salbte sich und wechselte seine Kleider. Sodann trat er in die Behausung Jahwes ein und warf sich nieder, ging darauf heim und forderte etwas, und als man ihm Speise vorsetzte, aß er. Seine Höflinge aber fragten ihn, was ist denn das für ein Verfahren, das du wegen des Kindes eingeschlagen hast? Als es noch lebte, da hast du gefastet und geweint, und nun, nachdem das Kind gestorben ist, bist du aufgestanden und hast Speise genossen. Er erwiderte, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, Jahwe kann sich meiner erbarmen, dass das Kind leben bleibt. Nun es aber tot ist, was soll ich da fasten? Kann ich es etwa wieder zurückbringen? Ich gehe zu ihm, es aber kommt nicht wieder zu mir. Nachdem sodann David seine Gemahlin Bathsheba getröstet hatte, begab er sich hinein zu ihr und wohnte ihr bei. Sie gebar einen Sohn, den nannte er Salomo, und Jahwe hatte ihn lieb. Und er übergab ihn der Fürsorge des Propheten Nathan und nannte ihn Jedidja um Jahwes Willen. Job aber bestürmte Rabba, die Stadt der Ammoniter, und eroberte die Wasserstadt. Darauf sandte Job Boten an David mit der Meldung, ich habe Rabba bestürmt und bereits die Wasserstadt erobert, so sammle denn den Rest des Kriegsvolks um dich und belagere die Stadt und erobere sie, damit nicht ich die Stadt erobere und dann mein Name in Verbindung mit ihr genannt werde. Da sammelte David alles Kriegsvolk um sich, zog gegen Rabba, bestürmte und eroberte es. Er nahm dem Milkom die Krone vom Haupte, sie wog ein Goldtalent, an ihr befand sich ein kostbarer Edelstein. Die setzte sich David aufs Haupt und führte eine große Menge Beute aus der Stadt hinweg. Die Bevölkerung aber, die sich darin befand, führte er weg und stellte sie an die Sägen, an die eisernen Picken und die eisernen Äxte und ließ sie mit Ziegelformen arbeiten. Ebenso verfuhr er mit allen anderen Städten der Ammoniter. Dann kehrte David mit dem gesamten Kriegsvolke nach Jerusalem zurück.